Die Wolken, fünfte Szene, Chor, Strepsiades, Pheidippides, Schüler des Sokrates, Sokrates, Chärephon, Strepsiades, aus dem Hause stürzend, hinter ihm drein sein Sohn, der nach ihm schlägt. Au, au, ihr Nachbarn, Freunde, Vettern, steht mir bei, helft, helft mir, wie ihr könnt, er prügelt mich, mein Kopf, ach, meine Backen, o, du Scheusal, du prügelst deinen Vater? Pheidippides. Ja, mein Vater. Strepsiades zum Chor. Seht, er gesteht's, dass er mich schlug. Pheidippides. Warum nicht? Strepsiades. Spitzbube, Straßenräuber, Vatermörder. Pheidippides. Ich bitte, noch einmal und derber noch. Du glaubst es nicht, wie mich dein Schimpfen freut. Strepsiades. Schandbube. Pheidippides. Streu mir doch noch mehr der Rosen. Strepsiades. Du prügelst deinen Vater? Pheidippides. Und mit Recht, das will ich dir beweisen. Strepsiades. Was? Du Unmensch, recht soll es sein, wenn man den Vater prügelt? Pheidippides. Ich diene dir mit triftigen Beweisen. Strepsiades. Das willst du mir beweisen? Pheidippides. Ohne Mühe, nach welcher Logik soll ich dir's erhärten? Strepsiades. Nach welcher? Pheidippides. Nach der guten oder schlechten? Strepsiades. So hab ich darum dich studieren lassen, die Kunst, dem Recht ein Schnippchen zu schlagen, um mir weiß zu machen, dass mit Fug und Recht der Vater von dem Sohne Prügel kriegt. Pheidippides. So gründlich hoff ich dich zu überzeugen, dass du selbst mir nichts entgegenhältst. Strepsiades. Nun, auf die Rede bin ich doch begierig. Chorführerin. Jetzt, Alter, ist's an dir, dich zu besinnen, wie du ihn überwältigst, denn wär er seiner Sache nicht gewiss, er wär doch nicht so vermessen. Wer weiß, worauf er pocht, so zuversichtlich spricht nur, wer sich gedeckt weiß. Wie hat sich aber zwischen euch doch dieser Zank entspannen, das muß der Chor doch wissen, drum erzähl es unverhohlen. Strepsiades. So hört denn, was die Ursach war, daß wir in Streit gerieten. Wir schmausten eben, wie ihr wisst. Die Tafel war vorüber. Da fordert ich ihn auf, ein Lied zur Leier mir zu singen, das von Simonides, ihr kennt's, der Widder war geschoren. Da fuhr er auf, altmodisch sei das Leiern und das Singen beim Trinken, wie die Weiber, wenn sie dürre Gerste mahlen. Pheidippides, hast du nicht Tritt und Prügel schon verdient, indem du singen mich hießt bei Tisch, als hättest du Zikaden zu bewirten? Strepsiades, ja, ja, so sprach er, auf ein Haar ganz ebenso schon drinnen, und der Simonides, kurzweg, er sei ein schlechter Dichter. Kaum hielt ich mich, doch wollt ich nicht gleich anfangs mich ereifern und bat ihn, nimm ein Myrtenreis zur Hand und rezitiere mir etwas aus dem Aeschylus. Was? Fuhr er auf und sagte, weißt du, dass Aeschylus der Arsch ist unter den Poeten, pausbäckig, klaffend, ungeschlacht, hart, schwülstig, aufgedunsen? Nun denkt euch, wie vor Ingrimm mir das Herz im Leibe pochte. Gleichwohl verbiss ich meinen Zorn und sagte, lass mich lieber was hören von den Neueren, was geistreich Elegantes. Da sprach er aus dem Euripides, die Stelle, wo der Bruder, Gott helf uns, seiner Mutter Kind die eigne Schwester schändet. Jetzt hielt ich mich nicht mehr und riss ihn fürchterlich herunter und schimpft ihn aus und schalt ihn derb. Da gab nun, wie gebräuchlich, ein Wort das andere, bis zuletzt er aufsprang, fest mich packte, zu Boden warf und trat und schlug und fast zu Tod mich würgte. Pheidippides, mit Recht, da du Euripides, den weisesten der Dichter, nicht lobtest. Strepsiades, was, den weisesten? O du, wie soll ich sagen, das setzt nun wieder Prügel. Pheidippides, ja, bei Zeus und wohlverdiente. Strepsiades, so, wohlverdient? Du frecher Bub, hab ich dich nicht erzogen und immer gleich erraten, was du lallend sagen wolltest? Und schriest du, bäh, da lief ich gleich und brachte dir zu trinken. Und sagtest du, Papp, Papp, da rann dich fort, den Brei zu holen. Kaum hattest du gesagt, da nahm ich dich und setzte dich vor die Tür und hielt dich. Ha, und jetzt, du Bube, würgst du mich also? Und so laut ich rief und schrie, ich müsse kacken, trugst du doch mich nicht, verruchter Sohn, zur Tür hinaus, du klemmtest mich, bis drin ich machte. Chorführerin, ha, voll Erwartung hüpft jetzt wohl den jungen Herrn das Herz, was der Sohn spricht, denn wenn nach dem, was er getan, es ihm gelingt, sich sauber zu waschen, wer wird dann noch ne Taubenuss für euer Fell euch geben, ihr Alten? Wohlan, jetzt gilt's, du Held der neu-rhetorischen Manövre, die Sache zu beleuchten, so als wärst du ganz im Rechte. Pheidippides, wohl ist's ein Glück, vertraut zu sein mit dem System des Tages und hoch herab zu sehen auf den Quark der alten Sitte. Solang ich die Gedanken nur auf Ross und Wagen lenkte, vermochte ich ohne Anstoß nicht drei Worte vorzubringen. Seit mich mein Vater selbst von all den Possen abgezogen und ich mir Dialektik und Rhetorik angeeignet, jetzt zeig ich klar, der Sohn hat recht, der seinen Vater prügelt. Strepsiades, ach, rössle doch, so viel du willst, ich füttere dir ja lieber vier teure Gäul, als das, o Greul, ich voller Beulen heule. Pheidippides, ich komme wieder auf den Satz, wo du mich unterbrochen, und frage dich vor allem, hast du mich als Kind geschlagen? Strepsiades, nun ja, aus Lieb und Sorge nur für dich. Pheidippides, aha, nun sage, ist's da nicht billig, dass auch ich dir meine Liebe zeige? Warum soll deine Haut allein gesichert sein vor Prügeln, die meine nicht? Ich bin doch auch bei Gott ein Freigeborener. Die Kinder sollen heulen, doch der Vater nicht. Weswegen? Du sagst vielleicht, das sei einmal der Brauch so bei den Kindern? Gut, sag ich dann, die Alten sind bekanntlich zweimal Kinder, und zweimal mehr verdienen sie drum Prügel als die Jungen, da ihre Schuld auch größer ist, wenn sie sich doch vergehen. Strepsiades, nein, das verbeut in aller Welt doch das Gesetz den Kindern. Pheidippides, hat denn nicht aber dies Gesetz ursprünglich vorgeschlagen ein Mensch, wie ich und du, und dann es durchgesetzt mit Gründen? Und was die Alten durften, darf ich ein Gesetz den Neuen nicht schaffen, demgemäß die Schläg heimgibt der Sohn dem Vater? Die Prügel, die wir kriegten, eh noch dies Gesetz erlassen, die schenken wir euch überdies als längst verjährte Schulden. Da sieh einmal die Hahnen an und andere solche Tiere, die schenken ihren Vätern nichts, und doch, was unterscheidet sie denn von uns, als dass sie nicht wie wir Beschlüsse kritzeln? Strepsiades, ei, wenn in allem du es doch nachmachen willst den Hahnen, schar doch dein Futter aus dem Mist und schlaf auf einer Stange. Pheidippides, das ist ein anderes Freund, das ließ auch Sokrates wohl bleiben. Strepsiades, so lass auch du das Schlagen sein, sonst wirst du's noch bereuen. Pheidippides, wieso, Strepsiades, wie ich berechtigt bin, dich abzustrafen, also auch du, wenn dir geboren wird ein Sohn. Pheidippides, und wird mir keiner, dann hab ich ganz umsonst geheult, du lachtest noch im Tode. Strepsiades gegen die Zuschauer. Ihr Herren meines Alters, mir zwar scheint er recht zu haben, einräumen, denk ich, muß man doch, was billig ist, den Jungen. Tun wir, was wir nicht sollten, dann gehört auch uns die Rute. Pheidippides. Noch einen Satz, merk auf. Strepsiades, ich muß, sonst geht es mir ums Leben. Pheidippides, nein, leichter tröstest du danach dich über deine Schläge. Strepsiades, was meinst du, welcher Vorteil soll mir noch daraus erwachsen? Pheidippides, die Mutter prügel ich ebenso wie dich. Strepsiades, wie, was? Was sagst du, noch einen ärgern Frevel? Pheidippides, wie, und wenn ich nun als Anwalt der schlechten Sach erachten kann, Pflicht sei's, die Mutter durchzubläuen? Strepsiades, vermagst du das, dann bleibt dir nichts mehr übrig, als vom Felsen dich zu stürzen ins Verbrecherloch mit Sokrates und deiner schlechten Sache. Zum Chor. Und das verdank ich alles euch, ihr Wolken, auf die ich leider all mein Sach gestellt. Chorführerin, an allem bist du selber schuld. Warum hast du aufs Schlechte deinen Sinn gestellt? Strepsiades, warum habt ihr mir das nicht gleich gesagt? Warum mich alten Esel noch gestachelt? Chorführerin, das tun wir immer, wenn wir einen sehen, der blind dem Trieb zu bösen Werken folgt, bis wir ihn endlich ins Verderben stürzen, auf das der Tor die Götter fürchten lerne. Strepsiades, weh, weh mir, hart, ihr Wolken, doch gerecht! Warum versucht ich meine Gläubiger zu prellen um ihr Geld? Zu Pheidippides. Jetzt komm, mein Sohn, komm, nieder mit dem Chärephon, dem Schurken und Sokrates, die mich und dich betrogen. Pheidippides. Nein, meinen Lehrern tu ich nichts zuleide. Strepsiades. Doch, fürchte Zeus, den väterlichen Gott. Pheidippides. Nun hört mir, Zeus, allvätrisches Gewäsch, ist denn ein Zeus? Strepsiades, er ist. Pheidippides, er kann nicht sein, der Wirbel herrscht, der hat ihn abgesetzt. Strepsiades, was? Abgesetzt? Ich freilich glaubte das. Auf eine alte, verwitterte Vase, die bei dem Hermesbilde steht, zeigend. Und dieses Ding da, meint ich, sei der Wirbel, ich armer Narr, dies irdene Gefäß. Pheidippides, Schwatzunsinn mit dir selbst, verrückter Alter, ab. Strepsiades. Verrückt, das war ich toll genug, die Götter dem Sokrates zulieb hinauszuwerfen, vor die Hermessäule tretend. Ach, lieber Hermes, zürne mir nicht drob, vernichte mich nicht ganz, vergib mir, daß durch das Geschwätz ich mich betören ließ. O rate mir, soll ich sie vor Gericht belangen oder wie? Was meinst du sonst? Legt sein Ohr an den Hermeskopf. Hast recht, wozu Prozess anzetteln? Lieber steck ich den Rabulisten überm Kopf das Haus an. Ruft in sein Haus hinein. Holla, Heda, Xanthias, komm raus und bring mir Leiter, Axt und Hacke und steig hinauf auf die Studierbutike. Hau, wenn du deinen Herren liebst, das Dach zusammen, dass die Balken sie zerschmettern. Der Sklave steigt hinauf und fängt an, einzureißen. Und du, einem zweiten Sklaven rufend, bring mir eine Fackel, aber brennend. Der Sklave tut es. Wacht nur, ich will dir diesmal, du da drinnen, und euch, ihr unverschämten Scharlatans. Ein Scholar im Innern. Au weh, Strepsiades, die Fackel schwingend. Ha, Fackel, halt dich gut und speie Flammen. Scholar. Mensch, was beginnst du, Strepsiades? Was ich mach, ich löse nur doch den Dachstuhl, dialektisch auf. Scherefon im Innern. Wer steckt das Haus uns überm Kopf in Brand? Strepsiades. Der Mann, dem ihr den Mantel abgenommen. Scherefon. Mordbrenner. Strepsiades. Hinaufsteigend. Ja, das möchte ich eben werden, wenn diese Axt nicht meine Hoffnung täuscht und ich nicht runterstürz und brech den Hals. Sokrates von innen. Was machst du denn da oben auf dem Dach? Strepsiades. Zu Lüften schweb, und Helios überseh ich. Chäreon, wie oben. Entsetzlich, weh mir Armen, ich ersticke. Sokrates. Dämonisches Verhängnis, ich verbrenne. Strepsiades, heruntersteigend. Recht so, wer hieß euch auch der Götter spotten und nach Selenes Heimlichkeiten spähn? Zu Xanthias, der ebenfalls heruntersteigt. Schlag zu! Xanthias schlägt nach den herausspringenden Scholaren. Und hau und schmettre drein, du weißt, zehnfach verdienen sie's, die Atheisten. Die Philosophenklause steht in Flammen. Gesang des Chors. Lücke. Chorführerin zum Chor. Nun ziehet hinaus, denn wir haben uns heut gehörig im Reigen geschwungen.